Woran es in dieser Situation offensichtlich also mangelt, ist die Festlegung von Eigentumsrechten an einer Sache. Überführt man die Allmende in Privateigentum, dann wird der Eigentümer nicht wollen, dass sie übernutzt und heruntergewirtschaftet wird, weil er dadurch einen Vermögensverlust erleidet. Ganz ähnlich verhält es sich mit den meisten Umweltproblemen. Wir nutzen die natürlichen Ressourcen Luft, Wasser, Böden mit mehr Verantwortungsbewusstsein, wenn sie uns gehören. Umso größer eine scheinbar freie und für unsere Wahrnehmung praktisch unbegrenzte Ressource ist, desto später bemerken wir, wenn sie übernutzt und falsch gebraucht wird. Beim gemeinschaftlich genutzten Weideland ist das in der Regel schon für jedermann nach der ersten Saison sichtbar. Bei der Verschmutzung eines Flusses dauert es meistens schon etliche Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis jemand bemerkt, dass es die Trinkwasserversorgung gefährdet, wenn der Nachbar seinen ganzen Abfall in den Fluss kippt und ihn so als billige Müllabfuhr missbraucht. Noch länger dauert es bei den gewaltigen natürlichen Ressourcen der Meere und der Atmosphäre. Diese Diagnose zeigt uns das Problem, warum Umweltzerstörung und Ressourcenübernutzung überhaupt stattfinden. Jedoch liegt darin zugleich auch die Lösung des Problems. Sie lautet schlicht und einfach: Die Gesellschaft muss Eigentumsrechte definieren, damit sich jemand für eine Ressource verantwortlich fühlt. Ihre Nutzung darf nicht kostenlos und frei für alle sein. Vergleicht man die Entwicklung der Allmende mit der des privaten landwirtschaftlich genutzten Landes, egal ob Acker, Wald oder Weideland, dann stellt man fest, Land im Privateigentum wird gehegt und gepflegt. Die Eigentümer, also die Bauern, denen es gehört, haben einen natürlichen Anreiz dafür, das zu tun, denn sie wollen, dass auch die ihnen nachfolgenden Generationen das Land noch für Ernährung und Einkommen nutzen können. Die Übernutzung, der Raubbau, macht dies aber unmöglich. Ein ähnliches Phänomen sehen wir bei der Überfischung der Meere. Die Meere sind zwar in Lizenzsektoren für die Fischerei aufgeteilt, die von den Küstenländern verwaltet und zugeteilt werden, aber es gibt kein Privateigentum daran. Viele Küsten vor afrikanischen und südamerikanischen oder Pazifikstaaten werden von korrupten Politikern fremden Fischereiflotten zur Ausbeutung überlassen. Diese Fischer haben kein Interesse am Erhalt der Population. Und wenn sie es hätten, wäre es für sie kein Vorteil, weil dann andere die Überfischung betreiben. Wären diese Sektoren dagegen im Privatbesitz, so könnten wir schnell beobachten, dass sie den gleichen Weg gehen wie die Allmende, die man zu Privatland gemacht hat. Plötzlich funktioniert es. Dabei wird der künftige Privateigentümer diese Nutzungsrechte am Meer nicht geschenkt bekommen, sondern sie werden im Zuge der Privatisierung meistbietend versteigert. Der Erlös kann dann an die Bürger und Steuerzahler durch Steuersenkungen verteilt oder für die Finanzierung von Rentenansprüchen genutzt werden. Wenn der Meistbietende zum Zuge kommt, ist sichergestellt, dass die Privatisierung nicht die Form einer Beraubung annimmt und so werden alle maximal an der neuen, besseren und produktiveren Struktur teilhaben können.